Es ist tatsächlich so. Es ist überraschend, wie viele Menschen und wie viele Institutionen man in dem sogenannten Second Life tatsächlich jetzt findet. Second Life muss man sich so vorstellen, eine Welt im Computer, die durch Computeranimation lebt. Das hat es im Computer natürlich schon häufiger gegeben. Was aber jetzt neu ist, dass diese Welt untereinander vernetzt ist und sich großer Beliebtheit erfreut. Man kann in dieser virtuellen Welt, im Second Life, alles Mögliche machen, was man im richtigen Leben auch machen kann. Man kann zum Friseur gehen, man kann sich Schuhe kaufen, man kann sich Grundstücke kaufen, man kann dort richtig leben. Alles passiert natürlich nur am Computer. Und aus irgendeinem Grund löst all dieses Second Life eine große Faszination aus auf viele Menschen, viele Institutionen, DJs, Immobilienmakler. Man findet alles im Second Life. Von Parteien haben wir schon gesprochen. Was sind das für Unternehmen, die sich da präsentieren? Erstmal sind es Unternehmen, die von sich aus gesehen nicht gewinnorientiert arbeiten wollen im Second Life. Also ich mache mal ein Beispiel. Eine bekannte Schuhmarke ist dort vertreten und verkauft virtuell Schuhe an die Second Life-Bewohner, an die Avatare. Man muss aber sehen, dieses Geld ist virtuell. Das heißt also, es ist nicht ohne weiteres in die richtige Welt zurückzutransferieren, dass man es nachher auf dem Konto hat. Aber wie bei vielen Firmen, die was mit Image zu tun haben, Klamotten, Kleider, ist es eben wichtig, dass man an so einem neuen Trend teilnimmt. Und Second Life ist ein neuer Trend, da muss man dran teilnehmen. Geht sogar so weit, dass die schwedische Botschaft schon eine eigene Dependance im Second Life eröffnet hat und da auch ansprechbar ist. Sie haben mir im Vorgespräch, als wir uns eben getroffen haben, erzählt, dass der Springer Verlag sogar eine eigene Postille dort platzieren wollte oder will. Ja, hat auch schon. Das heißt, es gibt eine eigene Redaktion vom Springer Verlag, die ein Magazin macht. Ava Star heißt es. Es ist ein Starlet-Magazin, ein bisschen so eine Mischung aus Bildzeitung und Bunte. Und berichtet wird ausschließlich über das Leben in Second Life. Also es geht nicht um das richtige Leben, sondern wenn man erstmal in dieser Welt ist, Second Life, vor seinem Computer, vernetzt mit allen anderen Teilnehmern, dann ist man in dieser Welt und liest die Zeitung in dieser Welt. Man kann abends sogar in die Disco gehen. Das heißt also, irgendwo auf der Welt sitzt irgendein DJ, der legt live Platten auf, Musik auf und in einem virtuellen Raum trifft man sich mit anderen Mitgliedern, mit denen man sich natürlich auch unterhalten kann und ja, macht dann ein bisschen Party beispielsweise. Warum gehen Institutionen wie die Stockholmer Botschaft, warum geht die Springerpresse in diese Welt hinein? Es hat viel damit zu tun, dass man nicht verpassen möchte, dass ein Trend an einem vorbeiläuft. Das heißt also, immer mehr Menschen nehmen teil am Second Life, finden es spannend, dass es eine virtuelle Welt gibt, deren Sinn nur darin besteht, dass man drin ist. Das heißt also, in der virtuellen Welt gibt es nicht wie bei Computerspielen beispielsweise besondere Aufträge, Rätsel, die man lösen muss, sondern die virtuelle Welt ist genau wie die richtige Welt. Man lebt eben drin und das macht die Faszination aus. Man ist vernetzt mit anderen und an diesem Trend möchte man teilnehmen. Ich habe heute Morgen im Internet nachgesehen, Second Life hat im Moment 4,3 Millionen Mitspieler und es werden immer mehr, also das geht ja exponentiell nach oben. Als wir vor 2, 3 Wochen darüber berichtet hatten, waren es etwas über 3 Millionen. Mhm. Wissen die Mitspieler in Second Life, dass die Realität sie langsam in der Virtualität einholt? Ich glaube, das bekommt man, wenn man Second Life spielt, nicht ganz so mit. Man sieht ja vom Second Life wirklich nur den Bildschirm und wirklich nur den Ort, an dem man ist. Es gibt unendlich viele Orte in Second Life, an die man sich hin transferieren kann. Man kann fliegen als Person auch in Second Life und begegnet anderen Menschen. Und da man immer nur so einen kleinen Ausschnitt sieht, also man sieht ja an einem Ort meistens nicht mehr als 10, 20 Leute, vielleicht an einem großen Platz auch mal ein paar mehr. Man kann mit allen kommunizieren, mit allen coolen Typen in Verbindung treten auch. Aber natürlich, wie im richtigen Leben auch, man spürt von diesen 4, 5 Millionen nichts. Eine letzte Frage. Wenn diese Realitäter in diese Scheinwelt eingreifen und dass irgendwann die 4,3 oder 5 Millionen Mitbewohner dieses Subplaneten verstanden haben, müssen wir damit rechnen, dass es zum Aufstand der Avatare kommt? Es gab schon Demonstrationen, genau wie es auch groß angelegte Partys schon gab mit richtig vielen Avataren. Ob die irgendwann mal demonstrieren gegen was, glaube ich nicht. Wahrscheinlich im Second Life. Da gibt es ja schon, aber in der wirklichen Welt nicht.